Die Liebe Christi ist unendlich groß, ist ohne Anfang und ist grenzenlos. Sie ist viel tiefer als das tiefste Meer und stärker als das stärkste Völkerheer. Und wäre diese Liebe nicht, wir fänden nie das wahre Licht. Kein ewiges Leben nach dem Tod, wir wären noch in unserer Sündennot. Er liebt auch dich, mein Freund, er liebt auch dich. Vertrau auf ihn, er lässt dich nicht im Stich. Auch die noch lachen und noch spotten hier, die ruft er all, oh komm mit her zu mir. Und wäre diese Liebe nicht, wir fänden nie das wahre Licht. Kein ewiges Leben nach dem Tod, wir wären noch in unserer Sündennot. Oh, wüssten's doch die Leute alle hier, die Liebe Christi trägt uns für und für. Und sollte diese Liebe sich entziehen, so wär die Welt verloren und dahin. Und wäre diese Liebe nicht, wir fänden nie das wahre Licht. Kein ewiges Leben nach dem Tod, wir wären noch in unserer Sündennot. Drum komm noch heute, komm, er wartet dann. Er klopft an deiner Tür, oh lass ihn ein. Nimm an, die Liebe bleibt nicht länger kalt. Er hat schon längst am Kreuz für dich bezahlt. Und wäre Jesus Christus nicht, wir fänden nie das wahre Licht. Kein ewiges Leben nach dem Tod, wir wären noch in unserer Sündennot.